Tante Therese. Tante Theresens Lebensgeschichte, soweit sie für uns in Frage kommt, das heißt vom Anfang ihres Endes an, beginnt mit dem Tode ihres Neffen Willi, der jetzt 32 Jahre alt ist, und den ich kennenlernte, nachdem Tante Therese eine Woche lang in der Erde lag. Willi war als sehr junger Mensch, als Waise der verstorbenen Schwester Tante Theresens und als alleiniger Erbschaftsprätendent der guten Tante in die weite Welt hinausgefahren, nach Wildwestamerika. Da er eine gute Erziehung genossen hatte, schrieb er der untröstlichen Tante alle 14 Tage eine Ansichtspostkarte. Und wenn er sehr nötig Geld brauchte, auch wohl einen Brief. Aber Tante Therese dachte sich, man muss so junge Leute nicht verwöhnen. Wenn man sie durch Geldmittel unterstützt, ihren leichtsinnigen Neigungen zu frönen, denn wozu sollte ein junger Mann an das Geld haben wollen, so führt sie das zu Zügellosigkeit und Völlerei, zu der eine nahe Anverwandte und fromme Christin nie und nimmer die Hand reichen darf. Da nun diese Erwägungen, in Tante Theresens Naturveranlagung ihre Schätze beisammen zu halten, auf das Neffe Willi, der einst ein möglichst großes Kapital von ihr erbe und sie daher umso länger in treuem Angedenken halte, wirksam ergänzt wurden, sah sie den Briefträger allemal lieber Postkarten als Briefe aus Amerika bringen. Denn sie hatte ein gutes Herz, das ihr sehr weh tat, wenn sie sich sagte, dass jeder Brief von Willi der Vater einer bitteren Enttäuschung für den armen Jungen sei. Tante Therese weinte also bei jedem Brief Willis eine Zähre, die sie auf eine Postanweisung tröpfeln ließ, die allmählich nur noch aus einem großen bitteren Fleck bestand, da sie stets die gleiche nahm in dem Entschlusse zu helfen, ohne aber jemals darauf zu kommen, dass Entschlüsse bei manchen Leuten mitunter zu Taten führen. Indessen wütete Willi in Amerika gegen Tante Therese. Er hatte ein Verhältnis mit einer sehr niedlichen kleinen Indianerin, der er für Lebenszeiten einen tödlichen Hass gegen alles, was Tante heißt, in das unverdorbene gelbbraune Herz pflanzte. Je öfter er nichts bekam, umso öfter schrieb er nicht, so dass allmählich seine Korrespondenz gegen Tante Therese ein Ende nahm. So verging Jahr über Jahr. Willi ging von Wildwestamerika nach Wildostafrika, aber Tante Therese wusste nichts davon. Als sie ihr Ende herannahen fühlte, schrieb sie ihm einen zärtlichen Brief, er möchte sich doch mal wieder melden. Aber die kleine Indianerin schickte ihm den Brief nicht nach. Erstens, weil sie seine Adresse in Wildostafrika nicht kannte, zweitens, weil er sie verlassen hatte und sich doch nun sicher mit einer niedlichen kleinen Niggerin amüsierte. Der Brief ging also zurück. Tante Therese weinte daraufhin die Postanweisung ganz voll, machte ein Testament, in dem sie ihr Vermögen dem Missionsverein zur Bekehrung heidnischer Indianer und Neger vermachte und meldete dem Gericht ihren Neffen Willi als verschollen an. Das forderte ihn bei Strafe der Toderklärung auf, sich zu melden, was er nicht tat, weil ihm seine kleine Niggerin gerade ein paar allerliebste Mulattenzwillinge schenkte und ihm seine verdoppelte Vaterfreude keine Zeit ließ, den deutschen Reichs- und preußischen Staatsanzeiger zu lesen. So machte das Gericht nach einem Jahr seine Drohung wahr, und seitdem war Willi offiziell tot. Tante Therese, die sich so lange noch mühsam aufrecht gehalten hatte, glaubte dies nicht überleben zu dürfen und starb deshalb. Aber Willi hatte kurz vorher eine Ahnung nach Europa zurückgetrieben. Als er Tante Theresens gerade verblichenen Leichnam sah, rannte er eilends aufs Gericht, um die Erbschaft zu reklamieren. Man bewies ihm jedoch, dass er einige Tage vorher gestorben war und dass eine Leiche, sei sie noch so lebendig, keinen Anspruch auf Tante Theresens Geld habe. Ein Bekannter, der von meinem Interesse für Erbtanten gehört hatte, schickte Willi zu mir. Der Unglückliche kam. Ich konnte ihm natürlich wenig Hoffnung machen. Da ich aber fürchtete, zu große Bemühungen seinerseits könnten vielleicht doch noch Erfolg haben und dadurch meine Erbtanten-Unsterblichkeitstheorie umwerfen, gab ich ihm mein bisher gesammeltes Material, das sich in diesem Buch findet, zu lesen. Natürlich gab Willi daraufhin jeden weiteren Versuch auf, noch etwas von Tante Theresens Geld zu kriegen. Ich aber versprach ihm, damit er wenigstens etwas habe, den Reinertrag der Erbtante Therese, das heißt den 25. Teil oder 4% vom Reinertrag dieses Buches. An den Leser ergeht daher im Interesse meines jetzigen Freundes Willi die dringende Bitte, für recht massenhaften Verkauf meines Erbtantenwerks wirken zu wollen. Bin ich nicht ein guter Mensch? Tante Ursula. Als Sigismund Veilchenstocks Großvater noch an den Klapperstorch glaubte, war Tante Ursula schon ein sorglich gehütetes Erbstück der Familie. Sie musste unermesslich reich sein, denn sie war von spanischer Herkunft und höchst wunderlichen Gewohnheiten. In Toledo war sie geboren. Und als sie zur Jungfrau herangeblüht war, da sollten zwei spanische Granden gekommen sein, die um sie warben und sich aus Eifersucht in einem Duell gegenseitig den Garaus machten. Das erzählt man sich von Tante Ursula. Da ihr Name, ihr Gebaren und ihr Exterieur unverkennbar nach dem semitischen Orient wiesen, nannten die Leute sie ehrfurchtsvoll die Jüdin von Toledo. Als aber später auch Sigismund Veilchenstock in die Schar derer eintrat, die das alte Familienstück als immer noch gleich begehrenswerte Erbtante hüteten und hegten, da vervollständigte man den Titel in »Die ewige Jüdin von Toledo«. Dies ist im Wesentlichen das, was über Tante Ursulas Personale zu sagen ist. Betrachten wir sie jetzt selbst. Ihre Behausung bestand in einer Mansarde im 5. Stock eines Hinterhauses, deren Einrichtung sich aus einem wackelnden Tisch, einem wackelnden Stuhl und einem wackelnden Bett zusammensetzte. Unter der Matratze sollten ihre enormen Schätze verborgen liegen. Tante Ursulas Kleid, das sie schon anhatte, als Sigismund Veilchenstocks Großvater noch an den Klapperstorch glaubte, trug sämtliche Farben des Regenbogens, denn die Anzug- und Möbelstoffe all der Neffen und Nichten der zahlreichen Generationen, die der teuren Erbtante aus ihrem Vorrat zur Instandhaltung des Bekleidungsstücks aushalfen, waren von recht mannigfachem Gepräge. Am linken Fuße trug sie die Reste eines grünen, am rechten die eines rosa Pantoffels. Jener hatte ihrem Neffen dritter Generation Konrad, dieser ihrer Nichte vierter Generation Lucia gehört. Tante Ursulas Gesicht war von gelbgrauer Farbe und in tausend Fältchen zusammengeschrumpft. Ihre verkniffenen Augen hatten immer noch einen schlauen Ausdruck, und die paar gelb gefärbten Haare, welche ihre Glatze umrahmten, sträubten sich liebevoll, wenn eines ihrer zahllosen Neffen oder Nichten zu ihr in die Kemenate kam. Und das kam fast jeden Tag vor. Ästhetische Bedenken durften nicht obwalten, denn die Schätze, welche unter der Matratze verborgen lagen, hatten sicher ein angenehmeres Odeur, als dem Besucher beim Eintritt in Tante Ursulas Wohnraum entgegenströmte. Eines Tages war Tante Ursula krank. Da lief es in dem Mansardenstübchen den ganzen Tag lang ein und aus. Einer brachte Wein, der andere Wurst, noch einer Schokolade, und eine kleine Nichte sechster Generation brachte sogar ihre Lieblingspuppe, damit Tante Ursula daran Freude und Tröstung habe. Sigismund Veilchenstock war außer sich vor Glück, dass endlich die Teilung des Geldes der alten Schrulle in naher Aussicht stände. Wenn er die kranke Erbtante besuchte, bohrten sich seine Blicke durch den morschen Leib der uralten Dame und die filzige Matratze hindurch, und er meinte Tausende von Scheinen zu sehen. Und wenn Tante Ursula sich bewegte und ihre hageren Knochen knackten, dann glaubte Sigismund, er höre die Goldmünzen, auf denen sie lag, klimpern. Tante Ursulas Zustand wurde zusehends erfreulicher, Das heißt, ihre Kräfte schwanden nach und nach so rapid, dass sie den ihr trostreich zusprechenden Erben, die rieten doch gar nicht an den Tod zu denken, sie selbst würden den Schmerz unmöglich überleben können, nur noch durch schwaches Grunzen antworten konnte. Und dann ging es zu Ende. 45 Hinterbleibende hatten sich in dem kleinen Raume zusammengefunden, um dem feierlichen Moment beizuwohnen. Aber viele von ihnen fürchteten, noch vor Tante Ursulas letztem Seufzer in der scheußlichen Luft, die in der Kammer herrschte, ersticken zu müssen. Plötzlich machte Tante Ursula eine Bewegung. Alle Hälse reckten sich. Sie streckte die Beine mit einem Ruck gerade aus und deutete mit der Hand unter sich an den Körperteil, auf dem sie in gesunden Tagen zu sitzen pflegte. Die Erben hatten verstanden. Da lag der Schatz. Jetzt ein hohles Quieken, ein letztes Schnauben. Tante Ursula hatte vollendet. 90 Hände streckten sich gierig aus, um den Leichnam von seinem Lager zu heben. Und nach einem 20 Minuten währenden Handgemenge, bei dem es mehrere blutende Nasen gab, trug Sigismund Veilchenstock die tote Tante unter ihr Bett. Machen wir es kurz. Trotz mehrstündigen Suchens wurden die Millionen nicht gefunden, auf die die Erben so lange gehofft hatten. In der Schublade des Tisches lagen 3 Kupferpfennige. An der Stelle aber, auf die Tante Ursula in ihrer Sterbestunde mit dem Finger gedeutet hatte, lagen die Folgen ihrer letzten Mahlzeit. Die Erben hielten sich dadurch schadlos, dass sie Tante Ursulas Leichnam an ein anatomisches Institut veräußerten. Der Ertrag war 22,50 Mark, sodass jeder der Erben 50 Pfennige erhielt. Das ist die Geschichte der Erbtante Ursula, der ewigen Jüdin von Toledo. Tante Vera. Glauben Sie nicht, dass ich Sie nur Tante Vera nenne, weil ich einen Namen mit V gebrauche. Ich könnte Sie ja ebenso gut Tante Violetta, Tante Veronika oder Tante Vespasiana nennen. Sie hieß aber wirklich Tante Vera. So wahr Vera die Wahre heißt. Und so war sie das verlogenste, hinterlistigste und gleisnerischste Geschöpf war, das je Unterröcke getragen hat. Übrigens war sie erst im Tode verlogen, hinterlistig und gleisnerisch. Zu Lebzeiten war Tante Vera eine liebenswürdige, weißhaarige, sehr vermögende Dame, der alle ihre Neffen und Nichten sehr zugetan waren. Und gerade darin zeigte sie ihre verstockte Verlogenheit. Tante Vera führte ein sehr vornehmes Haus. Sie hatte 3 Zimmer, Küche, Bad und alles Zubehör und hatte fast zu jeder Mahlzeit Besuch. Besonders ihr Nachmittagskaffee war bei den jungen Leuten, die ihren Verkehr bildeten, berühmt. »Tante Vera«, hieß es, »du bist die herrlichste Frau auf Gottes Welt.« Dann lachte Tante Vera und freute sich, dass sich die Jugend bei ihr wohlfühlte. Eines Tages aber starb Tante Vera. Die Trauer ihrer Neffen und Nichten war tief und echt, denn mit dem Nachmittagskaffee war es jetzt ein für allemal vorbei. Aber dafür stand eine schöne Erbschaft für alle Beteiligten in Aussicht. 8 von Tante Veras Getreuen rechneten sich zu diesen Beteiligten. Tante Vera wurde beerdigt und tags darauf gingen die 8 ans Gericht, um ihre Erbschaftsansprüche zu stellen, da Tante Vera kein Testament hinterlassen hatte. Aber die Tücke des Schicksals offenbarte sich wieder einmal in ihrer ganzen Hässlichkeit. Der Richter verlangte von den 8 Erben einen Nachweis, dass sie wirklich die Neffen und Nichten Tante Veras seien. Daran hatte natürlich keiner von ihnen gedacht. Seit ihrer frühesten Kindheit hatten sie Tante Vera Tante Vera genannt, und nie hatte einer von ihnen gezweifelt, dass Tante Vera nicht auch wirklich eine Tante Vera sei. Jetzt waren sie aus allen Wolken gerissen. Die Tante Vera hatte sie schimpflich belogen, indem sie sich all die Jahre lang Tante nennen ließ, ohne es zu sein. Die Erben kochten vor Wut. Und statt Tränen und Dank folgten Tante Vera Schimpf und Fluch ins Grab. Eine sehr entfernt verwandte Großcousine aber konnte ihre Verwandtschaft zu Tante Vera nachweisen und erhielt deren ganzen Nachlass. Nachmittagscafés gab die nicht. Tante Vera. Ach so? Sie wundern sich, dass auf Tante Vera Tante Vera folgt? Sie meinen, ich nenne die Dame so, um zu zeigen, dass mir der Name Vera nicht unbekannt ist? Bitte sehr, ich nenne überhaupt nicht. Tante Vera heißt Tante Vera. Jawohl, heißt. Auch nicht hieß, sondern heißt. Sie werden schon sehen. Eigentlich fängt die Geschichte Tante Veras mit deren seligem Gatten Onkel Philipp an. Und das soll sie auch. Onkel Philipp also hatte mit 32 Jahren die damals 21-jährige Tante Vera geehelicht, weil sie ein hübsches, freundliches, gebildetes und evangelisches Mädchen war. Evangelisch war er nämlich auch. Die übrigen Eigenschaften teilte er nicht. Mindestens war er nicht hübsch, sondern hässlich. Nicht freundlich, sondern knurrig. Und was die Bildung anbelangte, die war man so-so. Dafür aber war er schwer reich, von Schwindels wegen, und hatte einen krummen Buckel, einen eingefallenen Bauch und wasserfarbene Triefaugen, kurz den ungeheuren Vorzug angeborener Lebensschwäche. Wie lange die beiden miteinander verheiratet waren, will ich nicht verraten, damit es keinem beikommt, etwa Tante Veras Lebensalter nachzurechnen. Nur so viel, dass Onkel Philipp im Alter von 46 Jahren starb und Tante Vera als kinderlose Witwe mit einem großen Vermögen, einer Anzahl geldbedürftiger Neffen und Nichten, einem liebessüchtigen Herzen und der Testamentsklausel zurückließ, dass das Geld, das sie von ihm ererbt, an dem Tage zum Bau einer Philipp-Kathedrale Verwendung finden sollte, wo es ihr etwa einfiele, wiederum in den Heiligenstand der Ehe zu treten. Tante Vera sah recht sympathisch aus. Sie trug ein rosa geblümtes Tüllkleid mit einer weißen Schürze davor, hatte blondes, dichtes Haar, volle Backen, weiße spitze Zähnchen, eine Stupsnase, mittlere Größe, starken Busen und eine Taille von Umfang einer circa 86-jährigen Eiche. Man traute ihrem Manne nicht übermäßig viel Liebeswärme zu, Tante Vera umso mehr. Und so verbreitete sich das Gerücht unter uns Neffen, ob unter den Nichten auch, kann ich nicht sagen, da wir jungen Männer mit den jungen Mädchen so heikle Dinge nur andeutungsweise berührten, was ja so viel reizvoller ist, dass ihre eheliche Treue in seliger Selbstvergessenheit zu süßen Irrungen ihre Zuflucht nähme. Ich behaupte jetzt fest und steif, das war eine schimpfliche Verleumdung. Denn, wie sich später in Tante Veras Witwenstand ereignete, beweist mir, dass Onkel Philipps Geschlecht, wenn unser Argwohn begründet gewesen wäre, nicht mit ihm ausgestorben wäre. Doch ich will nicht vorgreifen. Als der teure Onkel bestattet war, tauschte Vera ihr rosa Kleid gegen ein tiefschwarzes ein und lebte 4 Monate lang in keuscher Zurückgezogenheit. Dann tat sie um das schwarze Kleid einen weißen Spitzenkragen, um damit zu dokumentieren, dass sie nur noch halb traurig war. Und allmählich sah sie wieder bunt und vergnügt und liebesdurstig aus. Und so üppig, als ob die 86-jährige Eiche, mit der ich ihre Taille zu vergleichen mir erlaubte, inzwischen 90-jährig geworden wäre. Ich will im Bilde bleiben. Die Eiche ward 100, 120 und 150-jährig. Und da wir bemerken, dass Tante Vera häufig nicht allein, sondern in Gesellschaft eines stattlichen Herrn war, so entstand unter uns Neffen bald ein recht unehrerbietiges Gemurmel. Und selbst meine Cousinen, die Nichten, wisperten allerlei, wovon sie eigentlich gar nichts hätten wissen dürfen. Doch was war weiter dabei? Verhältnismäßig jung war Tante Vera noch, zur Liebe noch lange nicht zu alt. Heiraten durfte sie nicht. Warum solle sie nicht, nachdem inzwischen ihr Herr Gemahl über ein Jahr in der Gruft lag, ihren natürlichen Gefühlen Rechnung tragen? Eines Tages verreiste Tante Vera und kam nach 6 Wochen mit so sehr verjüngter Taille zurück, dass höchstens noch der Vergleich mit einer 74-jährigen Eiche zulässig wäre. Mit ihr zugleich aber kam eine Spreewälderin mit kariertem, lang herabhängendem Hutband, die auf dem Arm ein Steckkissen trug, in dem ein kugelrundes, blondes, kleines Baby strampelte. Von der sittlichen Entrüstung der Neffen und Nichten macht sich kein Mensch einen Begriff. Wir sagten uns allesamt von der Tante los. Ich allein besuchte sie noch manchmal, denn für meine Erbtantologie kam mir der Fall sehr gelegen. Außerdem sagte ich mir, habe ich als Neffe der Tante Vera schon keine Hoffnung mehr, dereinst von Onkel Philipps Hinterlassenschaft zu profitieren, so will ich mir wenigstens die Aussicht nicht verbauen, einmal als Schwiegersohn in so lohnende Rechte zu treten. Denn Tante Veras Kleines ist ein Töchterchen. Aber wann Tante Vera das Zeitliche segnen wird, ist mir jetzt höchst Schnupper. Das hat sie davon.